dazugehört. Noch so lang, solang man sie bedroht. Das wird sein, wenn's sein wird, und alle sie lieben. Tage auch den Hass, wer zur Liebe noch dazu gehört, noch so lang, solang man sie bedroht. Das wird sein, wenn's sein wird, und Mensch ehrt den Menschen.